Es war nie unser Kampf, warum sollen wir für euch bluten? Was macht unser Geld in der fernen dritten Welt? Wieso habt ihr uns geplündert, während unsere Waffen ruhten? Doch ihr habt unser Volk zu früh schon ausgezählt. Wofür klagen sie uns an und verleumden unsere Ahnen? Habt ihr denn gedacht, dass man uns so bezwingt? Weshalb drängt ihr alte Werte in neue Bahnen? Weshalb zwingt ihr uns, dass Deutschland wieder ringt? Noch ruht der stolze Adler, über den ihr triumphiert habt. Seine Klauen, die sind nicht mehr lange stumpf. Wir rufen das Kreuz, das uns vor Liebe einst regiert hat. Besinn dich, deutsches Volk, erheb dich aus dem Sumpf. Zum Kampf dann stehen des Reiches treue Scharen ums Schwert. Der Rache drängt sich Weib und Mann mit den Bannern der toten Kameraden. Treten wir zur letzten Schlacht nun an. Thank you.